war in den 90er Jahren noch die Gesellschaft schuld an den Missständen der Welt, ist es im intellektuellen linken Diskurs heute neben dem Patriarchat der Neoliberalismus, auch wenn nicht alle sagen können, was damit genau gemeint ist. Weil Fürsorge das Hauptprinzip für die linken Progressiven ist und die Ärmsten der Welt oft unter der Ausbeutung westlicher Firmen leiden, fassen jene Kapitalismuskritik als zentrales Merkmal der Gruppenidentität auf und grenzen sich besonders stark von den liberalen Progressiven ab. Aus der Innenperspektive mag der Unterschied groß erscheinen, auch wenn er mit Abstand betrachtet klein ausfällt. Die Unionsparteien stehen ebenfalls vor neuen Herausforderungen, weil sie mit Homo-Ehe, Atomausstieg und Flüchtlingsaufnahme ihren konservativen Markenkern aufgegeben haben. Ein Konflikt entspringt hier aus dem Widerstreit von Fürsorge und Loyalität. Für Konservative ist Fürsorge selten universell, sondern eher tribalistisch, also nur auf den eigenen Stamm, die eigene Nation bezogen. Doch in Deutschland liegt vielen CDU- und CSU-Wählern die christliche Nächstenliebe am Herzen, die keine Nationen und keine Staatsgrenzen kennt. Vielleicht war Nächstenliebe der Impuls, warum Angela Merkel 2015 entschieden hat, dass Deutschland die syrischen, irakischen, afghanischen und nordafrikanischen Flüchtlinge aufnimmt. Die Entscheidung missfiel dem rechten Flügel der Partei, der eher auf Loyalität und weniger auf universelle Fürsorge setzt. Dessen neu erwachter Nationalismus war wiederum der Grund, warum ein Teil der Wähler der CDU und CSU zu den Grünen abwanderte, bei denen Fürsorge ganz oben auf der Agenda steht.